typisch Kabinett. Typisch Kabinett. Typisch Kabinett. Außer dieser ziehst du sicher gar nichts ab. Wie die GEMA gehst du jeden von uns voll auf den Sack. Ich bin weder ein guter Rapper, noch bin ich im Takt, aber habe jeden kleinen Hater satt. Typisch Kabinett. Entertaine wie ProSieben in extra large. War nur Spaß, dennoch rennt das krasse Überbrett. Ich und Sabu sind für euch so wie Tränengas. Die Ironie gibt es umsonst. Typisch Kabinett. Kein geringerer als dieser Barrio. Ist bei Neidern ein typisches Thema. Ich passe in kein Schema, es sei denn ihr bezahlt für die Gesellschaft von mir, so wie jeder oder keiner. Der Teilnehmer ist zurzeit nicht erreichbar. Nicht erreichbar und wieder bleiben Gründe vercheckt wegen unserer Kunst. Sind wir beide zu Recht, sind wir beide zuletzt. Typisch Kabinett. Yo Mann, das ist keine Show, Mann. Das ist eine weitere Seite, was wir vorhaben. Kriegst du Luxus ohne Vorwarnung, wie ein Frühstück an dein Bett, wie ein Ohr, kein Ohr. Typisch Kabinett. Wir ist gern perfekt, ja? Und wie ich typisch Kabinett. Nee Mann, das wird nichts. Mach weiter deinen Rap. Typisch Kabinett bin ich und du bleibst unterwürfig. Sie hat rabenschwarze Augen, aber fickt wie ein Komet. Ihre Art, dieses Babe. Typisch Kabinett, sie hat den Mund voll, doch macht es Sinn, was sie erzählt. Nicht was ihr hören wollt, nur das, was ihr verdient. Unsere Meinung legitim, das Gegenteil vom Nett. Typisch Kabinett, nicht nur unser Lebensstil. Typisch auch die Typbezeichnung von Typen aus der Gegend. Im Typverzeichnis als Typen zu bezeichnen und im besten Fall vielleicht einen Comic drüber zeigen. Oder besser, typspezifisch Tracks zu verbreiten. Seid ein bisschen so wie wir, so Typen kann man leiden. Ein kleines bisschen böse, gemein nicht immer nett. Hinterhältig frech, unantastbar wie ein Chef. Untragbar für die Welt, diese Hustler. Unfassbar, nicht einfach gestrickt, ihr seid zweifach gefickt. So einfach, typisch Kabinett. Wir ist gern perfekt, ne? Und wie ich typisch Kabinett. Nee Mann, das wird nichts. Mach weiter deinen Rap, ne? Typisch Kabinett bin ich und du bleibst unterwürfig. Yo Mann, das ist keine Show, Mann. Das ist eine weitere Seite, was wir vorhaben. Kriegst du Luxus ohne Vorwarnung, wie ein Frühstück an dein Bett. Wie ein Ohr, kein Ohr. Typisch Kabinett. Du wärst gern perfekt, hä? Und wie ich typisch Kabinett. Nee Mann, das wird nichts. Mach weiter deinen Rap, hä? Typisch Kabinett bin ich und du bleibst unterwürfig. Yo Mann, das ist keine Show, Mann. Das ist eine weitere Seite, was wir vorhaben. Kriegst du Luxus ohne Vorwarnung, wie ein Frühstück an dein Bett. Wie ein Ohr, kann in Ohren. Typisch Kabinett. Typisch Kabinett.